kein Mensch sagt antifaschistischer Schutzwall. Dieses komplizierte Wort ist der offizielle Sprachgebrauch der Bonzen und formuliert die Tatsache, dass sie diese Mauer eben nicht Mauer nennen können, denn dann würde sichtbar sein, dass sie sich eingemauert haben bzw. ihr Volk. Es muss also dieser komplizierte, verlogene Name her, denn die Mauer ist ja der zu Stein und zu Stacheldraht geronnene Betrug. Und deswegen muss er auch einen solchen verlogenen Namen haben. Antifaschistischer Schutzwall. Ein Kollege von Ihnen hat einmal gesagt, antifaschistischer Schutzwall, das klingt nach Indianer, nach Germanensprache. Warum sind Marxisten nicht ehrlich? Wenn man davon lebt, dass man lügt, kann man nicht ehrlich sein. Das hat mit Marxisten nichts zu tun. Diese Krankheit haben Menschen im Allgemeinen. Das ist nicht auf die im Osten beschränkt. Das finden Sie im Osten und im Westen. Schauen Sie, die Leute, die im Westen herrschen, die sagen zwar nicht antifaschistischer Schutzwall, aber für sie ist die Mauer ja auch eine Art Lebenslüge. Für sie ist die Mauer ja ein sanftes Ruhekissen, weichgestopft mit den Daunenfedern der Selbstgerechtigkeit. Ein eingemauerter Sozialismus, das ist genau der Sozialismus, den die Herrschenden im Westen sich im Osten wünschen. Insofern haben sie alle was davon. Die Mauer als Schutzwall, als antifaschistischer Schutzwall, man stolpert ja fast über das Wort, gebaut. Und dennoch, Herr Biermann, hat die DDR einst das faschistische Spanien diplomatisch anerkannt. Wie kommt der DDR-Bürger mit solchen Meldungen klar? Ach Mensch, daran erinnere ich mich. Das war die Zeit, als ich gerade meine Spanien-Platte machte, noch in der DDR. Und da weinten viele gute Leute, Spanienkämpfer, die dort gegen den Faschismus gekämpft hatten, dass sie ausgerechnet im neuen Deutschland, in dem die Mauer antifaschistischer Schutzwall genannt wird, dort wurde Spanien, das faschistische Spanien unter Franco, der ja noch lebte und an der Macht war, genannt Land zwischen zwei Meeren, nämlich dem Mittelmeer und dem Atlantik. Nur das ahnten wir schon dunkel. Ja, das ist schandbar und was soll ich dazu weiter sagen? In diesem Jahr ist es ja gerade 50 Jahre. Und mein Vater hat ja in Hamburg im Hafen die Waffenschiffe sabotiert, die damals heimlich von Hamburg aus nach Franco-Spanien gingen. Insofern geht diese ganze Spanien-Geschichte auch schmerzhaft und unmittelbar in meine kleine Familiengeschichte rein und muss mich ja schon deswegen zutiefst interessieren. Aber die Mauer ist natürlich auch noch das, was sie wirklich ist. Und das wäre dann doch nicht der antifaschistische Schutzwall, sondern die ewig offene, die eiternde Wunde. Und die tut den Deutschen im Osten weh. Die im Westen haben sie wohl vergessen. Hat man sich dran gewöhnt? Ach, für die Westleute, das habe ich hier gemerkt, ist die Mauer kein wirkliches Problem. Das ist natürlich falsch, weil die Westleute gibt es nicht, das wissen wir ja. Aber für die allermeisten, das kann man wohl sagen, ist überhaupt der Osten Deutschlands, die DDR, kein wirkliches Problem in ihrem Denken und Fühlen. Es gibt zwar Menschen, die rüberfahren und die dort ihre Freunde und Verwandten und ihre vertrauten Feinde haben, wie ich. Aber für das Gros der Leute hier ist es nicht das Problem. Im Osten ist es geradezu umgekehrt. Im Osten ist die Mauer fast ein Überproblem. Größer, als es wirklich ist. Wenn man eben so eingesperrt ist, dann tut der Stacheldraht einem eben weh. Und der Name antifaschistischer Schutzwall soll ja gerade suggerieren, dass das ein Wall nach außen ist. Egal, ob nun hier im Westen Faschismus herrscht oder nicht, wie dieses Wort ja unterschwellig frech behauptet. Aber es ist eben ein etwas in die Länge gezogenes Nationaldenkmal, das sich hauptsächlich gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Menschen im Osten richtet. Und das weiß jedes Kind auf der Straße. Das ist eben wie in des Kaisers neuen Kleider. Der kleine Mensch weiß es und die großen, gebildeten Oberköpfe wollen es nicht wissen, weil wenn sie es wüssten, müssten sie ja kaputt gehen, da müssten sie ja abtreten. Und wer kann das schon? Das übersteigt Menschenkraft. Das sind die Grenzen der Erkenntnis. Wenn man davon lebt, dass 2 mal 2 5 ist, kapiert man nie, dass 2 mal 2 6 ist. 4 sowieso nicht. Und so ist es auch mit der Mauer.